Nathan der Weise, zweiter Aufzug, erster Auftritt, die Szene des Sultans Palast. Saladin und Sitta spielen Schach. Sitta: Wo bist du, Saladin? Wie spielst du heut? Saladin: Nicht gut, ich dächte doch. Sitta: Für mich und kaum, nimm diesen Zug zurück. Saladin: Warum? Sitta: Der Springer wird unbedeckt. Saladin: Ist wahr? Nun so. Sitta: So zieh ich in die Gabel. Saladin: Wieder wahr. Schach dann. Sitta: Was hilft dir das? Ich setze vor und du bist, wie du warst. Saladin: Aus dieser Klemme seh ich wohl, ist ohne Buße nicht zu kommen. Max, nimm den Springer nur. Sitta: Ich will ihn nicht, ich geh vorbei. Saladin: Du schenkst mir nichts, dir liegt an diesem Platze mehr als an dem Springer. Sitta: Kann sein. Saladin: Mach deine Rechnung nur nicht ohne den Wirt, denn sieh, was gilt's, das warst du nicht vermuten? Sitta: Freilich nicht, wie konnt ich auch vermuten, daß du deiner Königin so müde wärst? Saladin: Ich meiner Königin? Sitta: Ich seh nun schon, ich soll heut meine 1000 Dinar kein Naserinchen mehr gewinnen. Saladin: Wieso? Sitta: Frag noch, weil du mit Fleiß, mit aller Gewalt verlieren willst, doch dabei find ich meine Rechnung nicht, denn außer daß ein solches Spiel das unterhaltendste nicht ist, gewann ich immer nicht am meisten mit dir, wenn ich verlor? Wenn hast du mir den Satz, mich des verlorenen Spieles wegen zu trösten, doppelt nicht hernach geschenkt? Saladin: Ei, sieh, so hättest du ja wohl, wenn du verlorst, mit Fleiß verloren, Schwesterchen. Sitta: Zum wenigsten kann gar wohl sein, daß deine Freigebigkeit, mein liebes Brüderchen, schuld ist, daß ich nicht besser spielen lernen. Saladin: Wir kommen ab vom Spiele, mach ein Ende. Sitta: So bleibt es, nun dann, Schach und doppelt Schach. Saladin: Nun freilich, dieses Abschach hab ich nicht gesehen, daß meine Königin zugleich mit niederwirft. Sitta: War dem noch abzuhelfen? Lass sehen. Saladin: Nein, nein, nimm nur die Königin, ich war mit diesem Steine nie recht glücklich. Sitta: Bloß mit dem Steine? Saladin: Fort damit, das tut mir nichts, denn so ist alles wiederum geschützt. Sitta: Wie höflich man mit Königinnen verfahren müsse, hat mein Bruder mich zu wohl gelehrt. Sie lässt sie stehen. Saladin: Nimm oder nimm sie nicht, ich habe keine mehr. Sitta: Wozu sie nehmen? Schach, Schach. Saladin: Nur weiter. Sitta: Schach und Schach und Schach. Saladin: Und matt. Sitta: Nicht ganz. Du ziehst den Springer noch dazwischen, oder was du machen willst, gleich viel. Saladin: Ganz recht. Du hast gewonnen und Al-Hafi zahlt. Man lass ihn rufen, gleich. Du hattest, Sitta, nicht so unrecht. Ich war nicht so ganz beim Spiele, war zerstreut. Und dann, wer gibt uns denn die glatten Steine beständig, die an nichts erinnern, nichts bezeichnen? Hab ich mit dem Iman denn gespielt? Doch was, Verlust will Vorwand, nicht die ungeformten Steine, Sitta, sind's, die mich verlieren machten, deine Kunst, dein ruhiger und schneller Blick. Sitta, auch so willst du den Stachel des Verlusts nur stumpfen, genug, du warst zerstreut und mehr als ich. Saladin, als du? Was hätte dich zerstreuet? Sitta, deine Zerstreuung freilich nicht. O Saladin, wann werden wir so fleißig wieder spielen? Saladin, so spielen wir um so viel gieriger. Ah, weil es wieder losgeht, meinst du? Mag's, nur zu, ich habe nicht zuerst gezogen, ich hätte gern den Stillestand aufs Neue verlängert, hätte meiner Sitta gern einen guten Mann zugleich verschafft, und das muß Richards Bruder sein, er ist ja Richards Bruder. Sitta, wenn du deinen Richard nur loben kannst. Saladin, wenn unserm Bruder Melek dann Richards Schwester wär zu Teile worden, ha, welch ein Haus zusammen, ha, der ersten, der besten Häuser in der Welt das Beste. Du hörst, ich bin mich selbst zu loben auch nicht faul. Ich dünk mich meiner Freunde wert, das hätten Menschen geben sollen, das, Sitta. Hab ich des schönen Traums nicht gleich gelacht? Du kennst die Christen nicht, willst sie nicht kennen. Ihr Stolz ist Christen sein, nicht Menschen. Denn selbst das, was noch von ihrem Stifter her mit Menschlichkeit in Aberglauben würzt, das lieben sie nicht, weil es menschlich ist, weil's Christus lehrt, weil's Christus hat getan. Wohl ihnen, dass er ein so guter Mensch noch war, wohl ihnen, dass sie seine Tugend auf Treu und Glauben nehmen können. Doch was Tugend? Seine Tugend nicht. Sein Name soll überall verbreitet werden, soll die Namen aller guten Menschen schänden, verschlingen. Um den Namen ist ihnen nur zu tun. Saladin, du meinst, warum sie sonst verlangen würden, dass auch ihr, auch du und Melek, Christen hießet, eh als Ehgemahl ihr Christen lieben wolltet? Sitta, jawohl, als wär von Christen nur, als Christen die Liebe zu gewärtigen, womit der Schöpfer Mann und Männin ausgestattet. Saladin, die Christen glauben mehr Armseligkeiten, als dass sie die nicht auch noch glauben könnten. Und gleichwohl irrst du dich, die Tempelherren, die Christen nicht, sind schuld, sind nicht als Christen, als Tempelherren schuld. Durch die allein wird aus der Sache nichts. Sie wollen Akka, das Richards Schwester unserm Bruder Melek zum Brautschatz bringen müsste, schlechterdings nicht fahren lassen, dass des Ritters Vorteil Gefahr nicht laufe, spielen sie den Mönch, den albern Mönch. Und ob vielleicht im Fluge ein guter Streich gelänge, haben sie des Waffenstillestandes Ablauf kaum erwarten können. Lustig, nur so weiter, ihr Herren, nur so weiter. Mir schon recht, wär alles sonst nur, wie es müsste. Sitta, nun, was irrte dich denn sonst? Was könnte sonst dich aus der Fassung bringen? Saladin, was von je mich immer aus der Fassung hat gebracht. Ich war auf Libanon bei unserm Vater, er unterliegt den Sorgen noch. Sitta, o weh, Saladin, Er kann nicht durch, es klemmt sich aller Orten, es fehlt bald da, bald dort. Sitta. Was klemmt, was fehlt? Saladin. Was sonst, als was ich kaum zu nennen würd'ge, was, wenn ich's habe, mir so überflüssig, und hab ich's nicht, so unentbehrlich scheint. Wo bleibt Al-Hafi denn? Ist niemand nach ihm aus? Das leidige, verwünschte Geld. Gut, Hafi, dass du kommst. Zweiter Auftritt. Der Derwisch Al-Hafi, Saladin, Sitta. Al-Hafi, die Gelder aus Ägypten sind vermutlich angelangt, wenn's nur fein viel ist. Saladin, hast du Nachricht? Al-Hafi, ich? Ich nicht. Ich denke, dass ich hier sie in Empfang soll nehmen. Saladin, zahl an Sitta 1000 Dinare. In Gedanken hin und her gehend. Al-Hafi, zahl anstatt Empfang, o schön, das ist für was noch weniger als nichts. An Sitta, wiederum an Sitta, und verloren, wiederum im Schach verloren, da steht es noch, das Spiel. Sitta, du gönnst mir doch mein Glück. Al-Hafi, das Spiel betrachtend. Was gönnen, wenn, ihr wisst ja wohl? Sitta, ihm winkend. Psst, Hafi, psst. Al-Hafi, noch auf das Spiel gerichtet. Gönn's euch nur selber erst. Sitta, Al-Hafi, psst. Al-Hafi zu Sitta. Die Weißen waren euer? Ihr bietet Schach? Sitta, gut, dass er nichts gehört. Al-Hafi, nun ist der Zug an ihm? Sitta, ihm näher tretend. So sage doch, dass ich mein Geld bekommen kann. Al-Hafi, noch auf das Spiel geheftet. Nun ja, ihr sollt's bekommen, wie ihr's stets bekommen. Sitta, wie? Bist du toll? Al-Hafi, das Spiel ist ja nicht aus, ihr habt ja nicht verloren, Saladin. Saladin, kaum hinhörend. Doch, doch, bezahl, bezahl. Al-Hafi, bezahl, bezahl, da steht ja eure Königin. Saladin, noch so, gilt nicht, gehört nicht mehr ins Spiel. Sitta, so mach und sag, dass ich das Geld mir nur kann holen lassen. Al-Hafi, noch immer in das Spiel vertieft. Versteht sich, so wie immer. Wenn auch schon, wenn auch die Königin nichts gilt, ihr seid doch darum noch nicht matt. Saladin tritt hinzu und wirft das Spiel um. Ich bin es, will es sein. Al-Hafi, ja so, Spiel wie gewinnst, so wie gewonnen, so bezahlt. Saladin, zu Sitta, was sagt er, was? Sitta, von Zeit zu Zeit dem Hafi winkend. Du kennst ihn ja, er sträubt sich gern, lässt gern sich bitten, ist wohl gar ein wenig neidisch. Saladin, auf dich doch nicht, auf meine Schwester nicht. Was hör ich, Hafi, neidisch du? Al-Hafi, kann sein, ich hätt ihr Hirn wohl lieber selbst, wär lieber selbst so gut als sie. Sitta, indes hat er doch immer richtig noch bezahlt und wird auch heut bezahlen, lass ihn nur. Geh nur, Al-Hafi, geh, ich will das Geld schon holen lassen. Al-Hafi, nein, ich spiele länger die Mummerei nicht mit, er muß es doch einmal erfahren. Saladin, wer und was? Sitta, Al-Hafi, ist dieses dein Versprechen? Hältst du so mir Wort? Al-Hafi, Wie konnt ich glauben, dass es so weit gehen würde? Saladin. Nun erfahr ich nichts. Sitta. Ich bitte dich, Alhafi, sei bescheiden. Saladin. Das ist doch sonderbar. Was könnte Sitta so feierlich, so warm bei einem Fremden, bei einem Derwisch lieber als bei mir, bei ihrem Bruder, sich verbitten wollen? Alhafi, nun befehl ich, rede, Derwisch. Sitta. Lass eine Kleinigkeit, mein Bruder, dir nicht näher treten, als sie würdig ist. Du weißt, ich habe zu verschiedenen Malen dieselbe Summe im Schach von dir gewonnen. Und weil ich itzt das Geld nicht nötig habe, weil itzt in Hafis Kasse doch das Geld nicht eben allzu häufig ist, so sind die Posten stehen geblieben, aber sorgt nur nicht, ich will sie weder dir, mein Bruder, noch Hafi, noch der Kasse schenken. Alhafi. Ja, wenn's das nur wäre, das. Sitta. Und mehr dergleichen. Auch das ist in der Kasse stehen geblieben, was du mir einmal ausgeworfen, ist seit wenig Monden stehen geblieben. Alhafi. Noch nicht alles. Saladin. Noch nicht, wirst du reden? Alhafi. Seit aus Ägypten wir das Geld erwarten, hat sie. Sitta. Zu Saladin. Wozu ihn hören? Alhafi. Nicht nur nichts bekommen. Saladin. Gutes Mädchen, auch bei Heer mit vorgeschossen, nicht? Alhafi. Den ganzen Hof erhalten, euren Aufwand ganz allein bestritten. Saladin. Ha, das ist meine Schwester, sie umarmend. Sitta. Wer hatte, dies zu können, mich so reich gemacht als du, mein Bruder? Alhafi. Wird schon auch so bettelarm sie wieder machen, als er selber ist. Saladin. Ich arm? Der Bruder arm? Wenn hab ich mehr, wenn weniger gehabt? Ein Kleid, ein Schwert, ein Pferd und einen Gott. Was brauch ich mehr? Wenn kann's an dem mir fehlen, und doch, Alhafi, könnt ich mit dir schelten. Sitta, schilt nicht, mein Bruder, wenn ich unserm Vater auch seine Sorgen so erleichtern könnte. Saladin. Ah, ah, nun schlägst du meine Freudigkeit auf einmal wieder nieder. Mir, für mich fehlt nichts und kann nichts fehlen, aber ihm, ihm fehlet und in ihm uns allen. Sagt, was soll ich machen? Aus Ägypten kommt vielleicht noch lange nichts. Woran das liegt, weiß Gott. Es ist doch da noch alles ruhig. Abbrechen, einziehen, sparen will ich gern, mir gern gefallen lassen, wenn es mich, bloß mich betrifft, bloß mich und niemand sonst darunter leidet. Doch was kann das machen? Ein Pferd, ein Kleid, ein Schwert muß ich doch haben, und meinem Gott ist auch nichts abzudingen. Ihm genügt schon so mit wenigem genug, mit meinem Herzen. Auf den Überschuss von deiner Kasse, Hafi, hat ich sehr gerechnet. Alhafi. Überschuss? Sagt selber, ob ihr mich nicht hättet spießen wenigstens, mich drosseln lassen, wenn auf Überschuß ich von euch wär ergriffen worden. Ja, auf Unterschleif, das war zu wagen. Saladin. Nun, was machen wir denn aber? Konntest du vorerst bei niemand andern borgen als bei Sitta? Sitta. Würd ich dieses Vorrecht, Bruder, mir haben nehmen lassen, mir von ihm? Auch noch besteh ich drauf, noch bin ich auf dem Trocknen völlig nicht. Saladin. Nur völlig nicht, das fehlte noch. Geh gleich, mach Anstalt, Hafi, nimm auf, bei wem du kannst und wie du kannst, geh, borg, versprich, nur, Hafi, borge nicht bei denen, die ich reich gemacht, denn borgen von diesen möchte wieder fordern heißen, geh zu den Geizigsten, die werden mir am liebsten leihen, denn sie wissen wohl, wie gut ihr Geld in meinen Händen wuchert. Al-Hafi, ich kenne deren keine. Sitta, eben fällt mir ein, gehört zu haben, Hafi, dass dein Freund zurückgekommen. Al-Hafi, betroffen. Freund? Mein Freund? Wer wär denn das? Sitta, dein hochgepriesener Jude. Al-Hafi, gepriesener Jude? Hoch von mir? Sitta, dem Gott, mich denkt des Ausdrucks noch recht wohl, des einst du selber dich von ihm bedientest, dem sein Gott von allen Gütern dieser Welt das Kleinst und Größte so in vollem Maß erteilet habe. Al-Hafi, sagt ich so? Was meint ich denn damit? Sitta, das Kleinste Reichtum und das Größte Weisheit. Al-Hafi, wie? Von einem Juden? Von einem Juden hätt ich das gesagt? Sitta, das hättest du von deinem Nathan nicht gesagt. Al-Hafi, ja so, von dem, vom Nathan, fiel mir der doch gar nicht bei. Wahrhaftig, der ist endlich wieder heimgekommen, ei, so mag's doch gar so schlecht mit ihm nicht stehn, ganz recht, den nannt einmal das Volk den Weisen, den Reichen auch. Sitta, den Reichen nennt es ihn itzt mehr als je, die ganze Stadt erschallt, was er für Kostbarkeiten, was für Schätze er mitgebracht. Al-Hafi, nun ist's der Reiche wieder, so wird's auch wohl der Weise wieder sein. Sitta, was meinst du, Hafi, wenn du diesen angingst? Al-Hafi, und was bei ihm doch wohl nicht borgen? Ja, da kennt ihr ihn. Er borgen, seine Weisheit ist eben, dass er niemand borgt. Sitta, du hast mir sonst doch ganz ein ander Bild von ihm gemacht. Al-Hafi, zur Not wird er euch Waren borgen, Geld aber, Geld, Geld nimmermehr. Es ist ein Jude freilich übrigens, wie's nicht viel Juden gibt. Er hat Verstand, er weiß zu leben, spielt gut Schach, doch zeichnet er im Schlechten sich nicht minder als im Guten von allen andern Juden aus. Auf den nur rechnet nicht, den Armen gibt er zwar und gibt vielleicht trotz Saladin, wenn schon nicht ganz so viel, doch ganz so gern, doch ganz so Sonderansehen, Jud und Christ und Muselmann und Parsi, alles ist ihm eins. Sitta, und so ein Mann? Saladin, wie kommt es denn, dass ich von diesem Manne nie gehört? Sitta, der sollte Saladin nicht borgen, nicht dem Saladin, der nur für andere braucht, nicht sich? Al-Hafi, da seht nun gleich den Juden wieder, den ganz gemeinen Juden. Glaubt mir's doch, er ist aufs Geben euch so eifersüchtig, so neidisch. Jedes Lohn von Gott, das in der Welt gesagt wird, zög er lieber, ganz allein, nur darum eben leiht er keinem, damit er stets zu geben habe, weil die Mild ihm im Gesetz geboten, die Gefälligkeit ihm aber nicht geboten, macht die Mild ihn zu dem ungefälligsten Gesellen auf der Welt. Zwar bin ich seit geraumer Zeit ein wenig übern Fuß mit ihm gespannt, doch denkt nur nicht, daß ich ihm darum nicht Gerechtigkeit erzeige. Er ist zu allem gut, bloß dazu nicht, bloß dazu wahrlich nicht. Ich will auch gleich nur gehen, an andere Türen klopfen. Da besinn ich mich soeben eines Mohren, der reich und geizig ist. Ich geh, ich geh. Sitta. Was eilst du, Hafi? Saladin. Lass ihn, lass ihn. Dritter Auftritt. Sitta, Saladin. Sitta. Eilt er doch, als ob er mir nur gern entkäme. Was heißt das? Hat er wirklich sich in ihm betrogen, oder? Möcht er uns nur gern betriegen? Saladin. Wie? Das fragst du mich? Ich weiß ja kaum, von wem die Rede war, und höre von eurem Juden, eurem Nathan, heut zum ersten Mal. Sitta. Ist's möglich, daß ein Mann dir so verborgen blieb, von dem es heißt, er habe Salomons und Davids Gräber erforscht und wisse deren Siegel durch ein mächtiges, geheimes Wort zu lösen? Aus ihnen bring er dann von Zeit zu Zeit die unermeßlichen Reichtümer an den Tag, die keinen mindern Quell verrieten. Saladin. Hat seinen Reichtum dieser Mann aus Gräbern, so waren's sicherlich nicht Salomons, nicht Davids Gräber. Narren lagen da begraben. Sitta. Oder Bösewichter, auch ist seines Reichtums Quelle weit ergiebiger, weit unerschöpflicher als so ein Grab voll Mammon. Saladin. Denn er handelt, wie ich hörte. Sitta. Sein Saumtier treibt auf allen Straßen, zieht durch alle Wüsten, seine Schiffe liegen in allen Häfen, das hat mir wohl Al-Hafi selbst gesagt und voll Entzücken hinzugefügt, wie groß, wie edel dieser sein Freund anwende, was so klug und emsig er zu erwerben für zu klein nicht achte, hinzugefügt, wie frei von Vorurteilen sein Geist, sein Herz wie offen jeder Tugend, wie eingestimmt mit jeder Schönheit sei. Saladin. Und itzt sprach Hafi doch so ungewiß, so kalt von ihm. Sitta. Kalt nun wohl nicht, verlegen, als halt er's für gefährlich, ihn zu loben, und woll ihn unverdient doch auch nicht tadeln. Wie? Oder wär es wirklich so, daß selbst der Beste seines Volkes seinem Volke nicht ganz entfliehen kann? Daß wirklich sich Al-Hafi seines Freunds von dieser Seite zu schämen hätte, sei dem, wie ihm wolle. Der Jude sei mehr oder weniger als Jud, ist er nur reich genug für uns. Saladin. Du willst ihm aber doch das Seine mit Gewalt nicht nehmen, Schwester. Sitta. Ja, was heißt bei dir Gewalt mit Feuer und Schwert? Nein, nein. Was braucht es mit den Schwachen für Gewalt als ihre Schwäche? Komm vor itzt nur mit in meinen Harem, eine Sängerin zu hören, die ich gestern erst gekauft. Es reift indes bei mir vielleicht ein Anschlag, den ich auf diesen Nathan habe. Komm. Vierter Auftritt. Szene vor dem Hause des Nathan, wo es an die Palmen stößt. Rächer und Nathan kommen heraus, zu ihnen Daya. Rächer, ihr habt euch sehr verweilt, mein Vater, er wird kaum noch mehr zu treffen sein. Nathan, nun, nun, wenn hier untern Palmen schon nicht mehr, doch anderwärts, sei itzt nur ruhig, sieh, kommt dort nicht Daya auf uns zu? Rächer, sie wird ihn ganz gewiß verloren haben. Nathan, auch wohl nicht. Rächer, sie würde sonst geschwinder kommen. Nathan, sie hat uns wohl noch nicht gesehen. Rächer, nun sieht sie uns. Nathan, und doppelt ihre Schritte, sie, sei doch nur ruhig, ruhig. Rächer, wolltet ihr wohl eine Tochter, die hier ruhig wäre, sich unbekümmert ließe, wessen Wohltat ihr Leben sei, ihr Leben, das ihr nur so lieb, weil sie es euch zuerst verdanket? Nathan, ich möchte dich nicht anders, als du bist, auch wenn ich wüsste, dass in deiner Seele ganz etwas anders noch sich rege. Rächer, was, mein Vater? Nathan, fragst du mich, so schüchtern mich, was auch in deinem Innern vorgeht, ist Natur und Unschuld. Lass es keine Sorge dir machen, mir macht es keine. Nur versprich mir, wenn dein Herz vernehmlicher sich einst erklärt, mir seiner Wünsche keinen zu bergen. Rächer, schon die Möglichkeit, mein Herz euch lieber zu verhüllen, macht mich zittern. Nathan, nichts mehr hiervon, das ein für allemal ist abgetan. Da ist ja Daya. Nun, Daya, noch wandelt er hier untern Palmen und wird gleich um jene Mauer kommen. Seht, da kommt er. Rächer, ah, und scheinet unentschlossen, wohin, ob weiter, ob hinab, ob rechts, ob links. Daya, nein, nein, er macht den Weg ums Kloster gewiß noch öfter, und dann muß er hier vorbei. Was gilt's? Rächer, recht, recht, hast du ihn schon gesprochen, und wie ist er heut? Daya, wie immer. Nathan, so macht nur, daß er euch hier nicht gewahr wird, tretet mehr zurück, geht lieber ganz hinein. Rächer, nur einen Blick noch, ah, die Hecke, die mir ihn stiehlt. Daya, kommt, kommt, der Vater hat ganz recht, ihr lauft Gefahr, wenn er euch sieht, daß auf der Stell er umkehrt. Rächer, ah, die Hecke, Nathan, und kommt er plötzlich dort aus ihr hervor, so kann er anders nicht, er muß euch sehen, drum geht doch nur. Daya, kommt, kommt, ich weiß ein Fenster, aus dem wir sie bemerken können. Rächer, ja? Beide hinein. Fünfter Auftritt, Nathan und bald darauf der Tempelherr. Nathan, fast scheu ich mich des Sonderlings, fast macht mich seine raue Tugend stutzen, daß ein Mensch doch einen Menschen so verlegen soll machen können. Ha, er kommt, bei Gott, ein Jüngling wie ein Mann, ich mag ihn wohl, den guten, trotzgen Blick, den prallen Gang, die Schale kann nur bitter sein, der Kern ist's sicher nicht. Wo sah ich doch dergleichen? Verzeihet, edler Franke, Tempelherr. Was? Nathan, erlaubt, Tempelherr. Was? Jude, was? Nathan, dass ich mich unterstehe, euch anzureden. Tempelherr, kann ich's wehren, doch nur kurz. Nathan, verzieht und eilet nicht so stolz, nicht so verächtlich einem Mann vorüber, den ihr auf ewig euch verbunden habt. Tempelherr, wie das? Ah, fast errat ich's, nicht ihr seid Nathan. Ich heiße Nathan, bin des Mädchens Vater, das eure Großmut aus dem Feuer gerettet und komme, Tempelherr. Wenn zu danken, spart's. Ich hab um diese Kleinigkeit des Dankes schon zu viel erdulden müssen. Vollendens ihr seid mir gar nichts schuldig. Wusst ich denn, dass dieses Mädchen eure Tochter war? Es ist der Tempelherrenpflicht, dem Ersten, dem Besten beizuspringen, dessen Not sie sehen. Mein Leben war mir ohnedem in diesem Augenblicke lästig. Gern, sehr gern ergriff ich die Gelegenheit, es für ein anderes Leben in die Schanze zu schlagen, für ein anderes, wenn's auch nur das Leben einer Jüdin wäre. Nathan, groß. Groß und abscheulich, doch die Wendung lässt sich denken, die bescheidne Größe flüchtet sich hinter das Abscheuliche, um der Bewunderung auszuweichen. Aber wenn sie so das Opfer der Bewunderung verschmäht, was für ein Opfer denn, verschmäht sie minder. Ritter, wenn ihr hier nicht fremd und nicht gefangen wäret, würd ich euch so dreist nicht fragen. Sagt, befehlt, womit kann man euch dienen? Tempelherr, ihr mit nichts. Nathan, ich bin ein reicher Mann. Tempelherr, der reichere Jude war mir nie der bessere Jude. Nathan, dürft ihr denn darum nicht nützen, was dem ungeachtet er Besseres hat, nicht seinen Reichtum nützen? Tempelherr, nun gut, das will ich auch nicht ganz verreden, um meines Mantels willen nicht, sobald der ganz und gar verschlissen, weder Stich noch Fetze länger halten will, komm ich und borge mir bei euch zu einem neuen Tuch oder Geld. Seht nicht mit eins so finster, noch seid ihr sicher, noch ist's nicht so weit mit ihm. Ihr seht, er ist so ziemlich noch im Stande, nur der eine Zipfel da hat einen garstigen Fleck, er ist versenkt, und das bekam er, als ich eure Tochter durchs Feuer trug. Nathan, der nach dem Zipfel greift und ihn betrachtet. Es ist doch sonderbar, dass so ein böser Fleck, dass so ein Brandmal dem Mann ein besseres Zeugnis redet als sein eigner Mund. Ich möcht ihn küssen gleich, den Flecken. Ah, verzeiht, ich tat es ungern. Tempelherr, was? Nathan, eine Träne fiel darauf. Tempelherr, tut nichts, er hat der Tropfen mehr. Bald aber fängt mich dieser Jud an zu verwirren. Nathan, wärt ihr wohl so gut und schicktet euren Mantel auch einmal meinem Mädchen? Tempelherr, was damit? Nathan, auch ihren Mund auf diesen Fleck zu drücken, denn eure Knie selber zu umfassen, wünscht sie nun wohl vergebens. Tempelherr, aber Jude, ihr heißet Nathan, aber Nathan, ihr setzt eure Worte sehr, sehr gut, sehr spitz, ich bin betreten, allerdings ich hätte Nathan. Stellt und verstellt euch, wie ihr wollt, ich find auch hier euch aus, ihr wart zu gut, zu bieder, um höflicher zu sein, das Mädchen ganz Gefühl, der weibliche Gesandte ganz Dienstfertigkeit, der Vater weit entfernt, ihr trugt für ihren guten Namen Sorge, floht ihre Prüfung, floht, um nicht zu siegen, auch dafür dank ich euch. Tempelherr, Ich muß gestehn, ihr wißt, wie Tempelherren denken sollten. Nathan: Nur Tempelherren? Sollten bloß? Und bloß, weil es die Ordensregeln so gebieten? Ich weiß, wie gute Menschen denken, weiß, daß alle Länder gute Menschen tragen. Tempelherr: Mit Unterschied doch hoffentlich. Nathan: Jawohl, an Farb, an Kleidung, an Gestalt verschieden. Tempelherr: Auch hier bald mehr, bald weniger als dort. Nathan: Mit diesem Unterschied ist's nicht weit her. Der große Mann braucht überall viel Boden, und mehrere zu nah gepflanzt, zerschlagen sich nur die Äste, mittelgut wie wir, find sich hingegen überall in Menge, nur muß der eine nicht den andern mäkeln, nur muß der Knorr den Knuppen hübsch vertragen, nur muß ein Gipfelchen sich nicht vermessen, daß es allein der Erde nicht entschossen. Tempelherr: Sehr wohl gesagt. Doch kennt ihr auch das Volk, das diese Menschenmäkelei zuerst getrieben? Wisst ihr, Nathan, welches Volk zuerst das auserwählte Volk sich nannte? Wie? Wenn ich dieses Volk nun zwar nicht hasste, doch wegen seines Stolzes zu verachten mich nicht entbrechen könnte? Seines Stolzes, den es auf Christ und Muselmann vererbte, nur sein Gott sei der rechte Gott. Ihr stutzt, daß ich ein Christ, ein Tempelherr, so rede? Wenn hat und wo die fromme Raserei, den bessern Gott zu haben, diesen Bessern der ganzen Welt als Besten aufzudringen, in ihrer schwärzesten Gestalt sich mehr gezeigt als hier, als itzt. Wem hier, wem itzt die Schuppen nicht vom Auge fallen? Doch sei blind, wer will. Vergesst, was ich gesagt, und lasst mich. Will gehen. Nathan: Ha! Ihr wisst nicht, wie viel fester ich nun mich an euch drängen werde. Kommt, wir müssen Freunde sein. Verachtet mein Volk so sehr ihr wollt. Wir haben beide uns unser Volk nicht auserlesen. Sind wir unser Volk? Was heißt denn Volk? Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als Mensch? Ah! Wenn ich einen mehr in euch gefunden hätte, dem es genügt, ein Mensch zu heißen. Tempelherr: Ja, bei Gott, das habt ihr, Nathan, das habt ihr. Eure Hand, ich schäme mich, euch einen Augenblick verkannt zu haben. Nathan: Und ich bin stolz darauf, nur das Gemeine verkennt man selten. Tempelherr: Und das Seltene vergisst man schwerlich. Nathan: Ja, wir müssen Freunde werden. Nathan: Sind es schon, wie wird sich meine Rächer freuen? Und ah, welch eine heitre Ferne schließt sich meinen Blicken auf. Kennt sie nur erst. Tempelherr: Ich brenne vor Verlangen. Wer stürzt dort aus eurem Hause? Ist's nicht ihre Daja? Nathan: Jawohl. So ängstlich? Tempelherr: Unsere Rächer ist doch nichts begegnet. Sechster Auftritt, die vorigen, und Daja eilig. Daja: Nathan, Nathan! Nathan: Nun? Daja: Verzeihet, edler Ritter, daß ich euch muß unterbrechen. Nathan: Nun, was ist's? Tempelherr: Was ist's? Daja: Der Sultan hat geschickt, der Sultan will euch sprechen, Gott, der Sultan! Nathan: Mich? Der Sultan? Er wird begierig sein zu sehen, was ich Neues mitgebracht. Sag nur, es sei noch wenig oder gar nichts ausgepackt. Daya. Nein, nein, er will nichts sehen, will euch sprechen, euch in Person und bald, sobald ihr könnt. Nathan, ich werde kommen, geh nur wieder, geh. Daya, nehmt ja nicht übel auf, gestrenger Ritter. Gott, wir sind so bekümmert, was der Sultan doch will. Nathan, das wird sich zeigen, geh nur. Geh. Siebender Auftritt. Nathan und der Tempelherr. Tempelherr. So kennt ihr ihn noch nicht? Ich meine von Person? Nathan. Den Saladin? Noch nicht. Ich habe ihn nicht vermieden, nicht gesucht zu kennen. Der allgemeine Ruf sprach viel zu gut von ihm, dass ich nicht lieber glauben wollte als sehen. Doch nun, wenn anders dem so ist, hat er durch Sparung eures Lebens. Tempelherr, ja, dem allerdings ist so, das Leben, das ich leb, ist sein Geschenk. Nathan, durch das er mir ein doppelt, dreifach Leben schenkte, dies hat alles zwischen uns verändert, hat mit eins ein Seil mir umgeworfen, das mich seinem Dienst auf ewig fesselt, kaum, und kaum kann ich es nun erwarten, was er mir zuerst befehlen wird. Ich bin bereit zu allem, bin bereit, ihm zu gestehen, dass ich es euertwegen bin. Tempelherr, noch hab ich selber ihm nicht danken können, so oft ich auch ihm in den Weg getreten. Der Eindruck, den ich auf ihn machte, kam so schnell, als schnell er wiederum verschwunden. Wer weiß, ob er sich meiner gar erinnert? Und dennoch muß er einmal wenigstens sich meiner noch erinnern, um mein Schicksal ganz zu entscheiden. Nicht genug, dass ich auf sein Geheiß noch bin, mit seinem Willen noch leb. Ich muß nun auch von ihm erwarten, nach wessen Willen ich zu leben habe. Nathan, nicht anders, umso mehr will ich nicht säumen. Es fällt vielleicht ein Wort, das mir, auf euch zu kommen, Anlass gibt. Erlaubt, verzeiht, ich eile. Wenn aber sehen wir euch bei uns, Tempelherr, sobald ich darf, Nathan, sobald ihr wollt, Tempelherr, noch heut. Nathan, und euer Name muß ich bitten, Tempelherr, mein Name war, ist Kurt von Staufen. Kurt, Nathan, von Staufen? Staufen, Staufen, Tempelherr, warum fällt euch das so auf? Nathan, von Staufen, des Geschlechts sind wohl schon mehrere, Tempelherr, o ja, hier waren, hier faulen des Geschlechts schon mehrere, mein Oheim selbst, mein Vater will ich sagen, doch warum schärft sich euer Blick auf mich je mehr und mehr? Nathan, o nichts, wie kann ich euch zu sehen ermüden? Tempelherr, drum verlass ich euch zuerst. Der Blick des Forschers fand nicht selten mehr, als er zu finden wünschte. Ich fürcht ihn, Nathan, lasst die Zeit allmählig und nicht die Neugier unsere Kundschaft machen. Er geht. Nathan, der ihm mit Erstaunen nachsieht. Der Forscher fand nicht selten mehr, als er zu finden wünschte. Ist es doch, als ob in meiner Seel er lese, wahrlich ja, Das könnt auch mir begegnen, nicht allein Wolfs Wuchs, Wolfs Gang, auch seine Stimme. So, vollkommen so, warf Wolf sogar den Kopf, trug Wolf sogar das Schwert im Arm, strich Wolf sogar die Augenbraunen mit der Hand, gleichsam das Feuer seines Blicks zu bergen. Wie solche tief geprägte Bilder doch zu Zeiten in uns schlafen können, bis ein Wort, ein Laut sie weckt. Von Staufen. Ganz recht. Ganz recht. Vielneck und Staufen. Ich will das bald genauer wissen, bald. Nun erst zum Saladin. Doch wie? Lauscht dort nicht da ja? Nun, so komm nur näher, Daya. Achter Auftritt, Daya, Nathan, Nathan. Was gilt's? Nun drückt's euch beiden schon das Herz, noch ganz was anders zu erfahren, als was Saladin mir will, Daya. Verdenkt ihr's ihr? Ihr fingt soeben an, vertraulicher mit ihm zu sprechen, als des Sultans Botschaft uns von dem Fenster scheuchte. Nathan, nun, so sag ihr nur, dass sie ihn jeden Augenblick erwarten darf. Daya, gewiss, gewiss. Nathan, ich kann mich doch auf dich verlassen, Daya. Sei auf deiner Hut, ich bitte dich. Es soll dich nicht gereuen, dein Gewissen selbst soll seine Rechnung dabei finden. Nur verdirb mir nichts in meinem Plane, nur erzähl und frage mit Bescheidenheit, mit Rückhalt. Daya, dass ihr doch noch erst so was erinnern könnt, ich geh, geht ihr nur auch. Denn seht, ich glaube gar, da kömmt vom Sultan ein zweiter Bot, Al-Hafi, euer Derwisch, geht ab. Neunter Auftritt, Nathan Al-Hafi, Al-Hafi. Ha, ha, zu euch wollt ich nun eben wieder, Nathan. Ist's denn so eilig? Was verlangt er denn von mir? Al-Hafi, wer? Nathan, Saladin, ich komme. Al-Hafi, zu wem? Zum Saladin. Nathan, schickt Saladin dich nicht? Al-Hafi, mich? Nein. Hat er denn schon geschickt? Nathan, ja, freilich hat er. Al-Hafi, nun, so ist es richtig. Nathan, was? Was ist richtig, Al-Hafi? Das, ich bin nicht schuld. Gott weiß, ich bin nicht schuld. Was hab ich nicht von euch gesagt, gelogen, um es abzuwenden? Nathan, was abzuwenden? Was ist richtig, Al-Hafi? Dass nun ihr sein Defter da geworden. Ich betauer euch. Doch mit Ansehen will ich's nicht. Ich geh von Stund an. Geh, ihr habt es schon gehört, wohin, und wisst den Weg. Habt ihr des Wegs was zu bestellen? Sagt, ich bin zu Diensten. Freilich muß es mehr nicht sein, als was ein Nackter mit sich schleppen kann. Ich geh, sagt bald. Nathan, besinn dich doch, Al-Hafi, besinn dich, dass ich noch von gar nichts weiß. Was plauderst du denn da, Al-Hafi? Ihr bringt sie doch gleich mit, die Beute? Nathan, Beute? Al-Hafi, nun, das Geld, das ihr dem Saladin vorschießen sollt. Nathan, und weiter ist es nichts? Al-Hafi, Ich sollt es wohl mit ansehn, wie er euch von Tag zu Tag aushöhlen wird bis auf die Zehen? Sollt es wohl mit ansehn, daß Verschwendung aus der weisen Milde sonst nie leeren Scheuern so lange borgt und borgt und borgt, bis auch die armen eingebornen Mäuschen drin verhungern? Bildet ihr vielleicht euch ein, wer euers Gelds bedürftig sei, der werde doch eurem Rate wohl auch folgen? Ja, er rate folgen, wenn hat Saladin sich raten lassen? Denkt nur, Nathan, was mir eben itzt mit ihm begegnet. Nathan, nun? Alhafi, da komm ich zu ihm, eben daß er Schach gespielt mit seiner Schwester. Sita spielt nicht übel, und das Spiel, das Saladin verloren glaubte, schon gegeben hatte, das stand noch ganz so da. Ich seh euch hin und sehe, daß das Spiel noch lange nicht verloren. Nathan, ei, das war für dich ein Fund. Alhafi, er durfte mit dem König an den Bauern nur rücken auf ihr Schach, wenn ich's euch gleich nur zeigen könnte. Nathan, o, ich traue dir. Alhafi, denn so bekam der Roche Feld, und sie war hin, das alles will ich ihm nun weisen und ruf ihn, denkt. Nathan, er ist nicht deiner Meinung? Alhafi, er hört mich gar nicht an und wirft verächtlich das ganze Spiel in Klumpen. Nathan, ist das möglich? Alhafi, und sagt, er wolle matt nun einmal sein, er wolle. Heißt das Spielen? Nathan, schwerlich wohl, heißt mit dem Spiele spielen. Alhafi, gleichwohl galt es keine taube Nuss. Nathan, Geld hin, Geld her, das ist das Wenigste, allein dich gar nicht anzuhören, über einen Punkt von solcher Wichtigkeit dich nicht einmal zu hören, deinen Adlerblick nicht zu bewundern, das schreit um Rache, nicht? Alhafi, ach was, ich sag euch das nur so, damit ihr sehen könnt, was für ein Kopf er ist, kurz, ich halt's mit ihm nicht länger aus. Da lauf ich nun bei allen schmutzgen Mohren herum und frage, wer ihm borgen will, ich, der ich nie für mich gebettet habe, soll nun für andere borgen. Borgen ist viel besser nicht als betteln, so wie Leihen auf Wucher leihen nicht viel besser ist als stehlen. Unter meinen Gebern an dem Ganges brauch ich beides nicht und brauche das Werkzeug beider nicht zu sein. Am Ganges nur gibt's Menschen, hier seid ihr der Einzige, der noch so würdig wäre, daß er am Ganges lebte. Wollt ihr mit? Lasst ihm mit eins den Plunder ganz im Stiche, um den es ihm zu tun. Er bringt euch nach und nach doch drum. So wär die Plackerei auf einmal aus. Ich schaff euch einen Delk. Kommt, kommt. Nathan, ich dächte zwar, das blieb uns ja noch immer übrig, doch, Alhafi, will ich's überlegen, warte. Alhafi, überlegen? Nein, so was überlegt sich nicht. Nathan, nur bis ich von dem Sultan wiederkomme, bis ich Abschied erst. Alhafi, wer überlegt, der sucht Bewegungsgründe nicht zu dürfen. Wer sich Knall und Fall, ihm selbst zu leben, nicht entschließen kann, der lebet anderer Sklav auf immer. Wie ihr wollt, lebt wohl. wie's euch wohl dünkt, mein Weg liegt dort und eurer da. Nathan: Alhafi, du wirst selbst doch erst das Deine berichtigen. Alhafi: Ach, Possen, der Bestand von meiner Kass ist nicht des Zählens wert, und meine Rechnung birgt, ihr oder Sitta, lebt wohl. Ab. Nathan, ihm nachsehend: Die birg ich, wilder, guter, edler, wie nenn ich ihn? Der wahre Bettler ist doch einzig und allein der wahre König. Von einer andern Seite ab.